Oper für Bettler hören. Und weil diese Oper so prunkvoll gedacht war, wie nur Bettler sie erträumen, und weil sie doch so billig sein sollte, dass nur Bettler sie bezahlen können, heißt sie die Drei-Groschen-Oper. Zuerst hören Sie eine Moritat über den Räuber Mackies, genannt Mackie Messer. Und der Haifisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackies, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Ach, es sind des Haifisch Flossen, rot, wenn dieser Blut vergießt. Mackie Messer trägt nen Handschuh, drauf man keine Untat liest. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann. Und sein Geld hatte Mackie Messer, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust. Und am Kiegit Mackie Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, Kinder und ein Greis in der Menge, Mackie Messer, den man nicht fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet, Mackie, welches war dein Preis? Jonathan Jeremiah Peachum hat einen Laden eröffnet, in dem die Elendesten der Elenden jenes Aussehen erhielten, das zu den immer verstockteren Herzen sprach. Der Morgenchoral des Peachum. Wach auf, du verrotteter Christ, mach dich an dein sündiges Leben, zeig, was für ein Schurke du bist. Der Herr wird es dir dann schon geben. Verkauf deinen Bruder, du Schuft, verschacher dein Ehweib, du Wicht. Der Herrgott für dich ist er Luft, er zeigt dir's beim jüngsten Gericht. Polly Peachum ist nicht nach Hause gekommen. Herr und Frau Peachum singen den Anstatt das Song. Anstatt

nicht vorbei sein, wenn da so ein Mistviech auftaucht. Lächerlich! Ach, man nennt mich Schönheit von Soho. Und man sagt, ich hab so schöne Beine. Meinst du die? Man will ja auch mal was Schönes sehen. Und man sagt, so schön gibt es nur eine. Dreckhaufen, selber Dreckhaufen. Ich soll ja auf meinen Mann solch einen Eindruck machen. Sollst du das? Ja, da kann ich eben wirklich lachen. Kannst du das? Ja, das wär ja auch gelacht. Wenn sich wer aus dir nichts macht. Meinen Sie nicht auch, mit so einer befasst sich sowieso keiner? Na, das werden wir ja sehen. Ja, das werden wir schon sehen. Kampf um das Eigentum. Eifersucht, Wut, Liebe und Furcht zugleich reißen mich in Stücke. Vom Sturm hin und her geworfen, vom Kummer zerbrochen. Das Rattengift steht bereit. Seit gestern kommt sie alle paar Stunden her, um mich zu sprechen. Oh, dieses falsche Aas! Wahrscheinlich will sie sich an meiner Verzweiflung weiden. Dame kennt mich noch nicht. Meinen Gin wird sie nicht trinken, damit sie nachher mit ihrem Mäcki lustig sein kann. Sie stirbt durch meinen Gin. Sie stirbt. Ja, hier, will ich sie sich winden sehen. Ich rette ihm das Leben. Und diese Person soll den Rahm abschöpfen. Wenn ich dieses Mensch vergifte, dann kann die Welt aufatmen. Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch? Ihr Herr, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, damit fängt es an. Ihr, die euren Wanst und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brotleib sich ihr Teil zu schneiden. Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch, indem er stündlich den Menschen peinigt, aussieht, anfällt, abwirkt und frisst? Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann.

hat der Hind den Kunz bedroht. Doch zum Schluss vereint am Tische essen sie des armen Brot. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht